also krächzen. Was ich gehört hatte, war aber ein Quietschen, wie von einem Rad, das geölt werden musste. Unsinn, sagte ich mir, das kann nicht sein, und glaubte es beinahe selbst. Der Wind trug den vagen Geruch von Petroleum oder Benzin an mich heran, keine große Überraschung. Vom Gouverneur bis hinunter in den kleinsten Gemeinderat war den Politikern in Florida weit mehr am Wirtschaftswachstum gelegen als am Erhalt des fragilen Ökosystems hier an der Golfküste. Sie plündern die natürlichen Ressourcen und haben am Ende keine Natur mehr. Ich suchte auf der Wasseroberfläche nach den verräterischen Regenbogenschlieren, fand aber nichts, nicht einmal im stillen Außenbereich des Gezeitenstrudels. Und als ich noch einmal prüfend die Luft einsog, roch ich auch nichts mehr. Anschließend ging ich nach Hause zurück. So empfand ich Greg Ackermans Haus inzwischen. Keine Ahnung, ob eine zweite Ehe mit dem Ex-Partner generell funktioniert oder nicht. Falls es darüber irgendwelche Statistiken gibt, habe ich die nie gesehen. In unserem Fall hat es funktioniert. Wegen der langen Trennungszeit? All den Jahren, in denen wir uns nicht mehr gesehen hatten und auch die letzten Verbindungen abreißen ließen? Der Unmittelbarkeit der Wiedervereinigung? Teilweise bestimmt. Oder weil die fürchterliche Wunde durch den Tod unseres Sohnes genügend Zeit zum Heilen hatte? Vielleicht auch deswegen, obwohl ich bezweifle, dass ein Paar jemals ganz über eine solche Sache hinwegkommt. Was mich betraf, so dachte ich damals nicht mehr so oft an Ted, aber wenn es geschah, war der Schmerz noch so heftig wie ehedem. Einmal überkam mich in der Agentur die Erinnerung, wie ich Ted vor dem Zubettgehen immer knifflige Monsterwörter vorgelesen hatte, unsere Zauberformel gegen die Schrecken der Dunkelheit. Der Anfall war so schlimm, dass ich auf die Mitarbeitertoilette floh und erst einmal heulte. Er traf mich nicht etwa ein oder zwei Jahre nach dem Ereignis, sondern zwei Jahrzehnte später mit über 50. Jetzt bin ich über 70 und schaffe es immer noch nicht, mir die alten Fotos anzusehen, auch wenn ich viele davon auf meinem Smartphone gespeichert habe. Donna sagte, sie sei dazu auch nur an speziellen Tagen imstande, etwa seinem Geburtstag. Als eine Art Ritual. Aber sie war schon immer stärker als ich gewesen. Sie war eine Kämpferin. Meiner Meinung nach basieren die meisten Ehen auf romantischer Liebe. Es gibt sicherlich Ausnahmen, beispielsweise wenn viel Geld oder ein anderweitiger gesellschaftlicher Aufstieg im Spiel ist. Die Mehrheit lässt sich jedoch von einer Vorstellung leiten, wie sie auch in den meisten Popsongs vermittelt wird. »The Wind Beneath My Wings« ist da ein gutes Beispiel – sowohl was die heimliche Grundstimmung des Lieds angeht, als auch seine Weigerung, die Windmetapher wirklich zu Ende zu denken. Wo Wind ist, herrscht nämlich bald auch Flaute. Und was dann? Dann reicht es nicht mehr, sich auf bequemen Schwingen tragen zu lassen, dann muss man ganz schön flattern, um keine Bruchlandung hinzulegen. Manche Paare entdecken, dass dauerhafte Liebe letztlich doch nicht zu ihrem Repertoire gehört. Anstatt einvernehmlich ihre Finanzen zu besprechen, streiten sie darüber. Vertrauen verwandelt sich in Misstrauen. In solchen dunklen Schatten gedeihen die Geheimnisse. So manche Ehe überlebt den Tod eines Kindes nicht. Die von Ellie Bell nicht, was aber der Fall hätte sein können, wenn ihr Mann nicht so bald danach gestorben wäre. Ich selbst blieb zwar von Herzversagen verschont, nicht aber von Panikattacken. In meiner Aktentasche hatte ich gegen das Hyperventilieren immer eine Papiertüte parat, in die ich im Notfall hineinatmen konnte. Das Problem hörte aber mit der Zeit auf. Die zweite Ehe von Donna und mir war durch eine gereifte Liebe gekennzeichnet, die mehr mit Freundschaft und Rücksichtnahme zu tun hatte. Auch kannten wir, anders als jüngere Paare, keine Geldprobleme, weshalb es auch keine Streitigkeiten um dieses leidige Thema gab. Ich hatte in der Werbung Karriere gemacht und Donna war Schulinspektorin eines der größten Bezirke im Süden von Maine. Als ich ihr an jenem Abend in der Bar in Providence begegnete, hielt sie sich dort wegen einer Konferenz der Schulaufsichtsbehörden aus ganz Neuengland auf. Ihr Jahreseinkommen war zwar nicht so hoch wie meines, aber durchaus beachtlich. Unser beider Altersvorsorge war geregelt. Wir hatten alles, was wir brauchten. Auch der Sex war befriedigend, wenn auch ohne große Knalleffekte, mal abgesehen vom allerersten Mal nach unserer Auszeit. Sie behielt ihr Haus, ich meines, so hatten wir es vereinbart. Die Entfernung stellte kein Problem dar, da sich herausstellte, dass wir die ganze Zeit ohnehin nur 70 Meilen auseinander gewohnt hatten. Wir hockten dadurch auch nicht permanent aufeinander, was für mich in Ordnung war. Wir brauchten diese ständige Nähe gar nicht, und wenn wir zusammen waren, dann eher mit dem Gefühl, bei einem Freund zu übernachten, mit dem man zufällig auch Sex hatte. Wir arbeiteten an unserer Beziehung auf eine Weise, die Anfänger nicht nötig haben, weil sie noch von mächtigen Winden getragen werden. Ältere Paare hingegen, ganz besonders die mit einer schrecklich dunklen Erinnerung, müssen sich gehörig anstrengen, flattern, um nicht abzustürzen. Genau das taten wir.